Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Die Freitag-Nachtausgabe. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da pünktlich, fast pünktlich um eins hier bei 1 Live für der Fernsehen und 1 Festival. Ja, Freitagnacht wie immer eine freie und offene Runde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, anrufen 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer, oder mailen domian@wdr.de und bitte schreibt in eure Mail unbedingt auch eure Telefonnummer mit rein. Meine erste Anruferin ist Claudia. Claudia ist 49. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, Domian. Claudia, um was geht's bei dir? Ja, ich hatte eigentlich gestern angerufen und wurde dann heute nochmal mir die Möglichkeit gegeben zu dem Thema abgehauen, vermisst und auch getrennt so ungefähr, weil sich bei mir die Situation doppelt sozusagen. Erzähl. Ja, es ist so, dass ich gestern angerufen hatte, wie gesagt, vermisst. Also mein Vater ist vermisst, seitdem ich 2 Jahre alt bin, war sozusagen, also seit über 47 Jahren, ist verschollen, nachdem meine Eltern sich getrennt hatten und wurde nie wieder gefunden. Und das hat natürlich mein Leben ziemlich geprägt, kann man so sagen. Was hat man dir denn dann so im Nachhinein erzählt? Ist er von heute auf morgen verschwunden? Ja. Er hat angerufen und hat gesagt, er steckt irgendwo fest und er braucht Hilfe. Und dann war die Familie damals so ein bisschen sauer auf ihn, weil er sich nicht wirklich um mich noch gekümmert hat. Und ja, und das letzte war ein Telefonat aus einem Bahnhof und seitdem ist er weg. Da hat er angerufen, er steckt fest und braucht Hilfe. Ja. Was heißt das, er steckt fest? Ja, er hat Schwierigkeiten oder er kann jetzt nicht kommen. Also genau weiß ich das. Du weißt es nicht. Da waren die Eltern ja schon getrennt, ne? So hatte ich es gerade verstanden. Ja. Und ich habe das erst verstanden, ehrlich gesagt, Anfang Mitte 20. Ich konnte dich gerade nicht hören. Ja, nee, ich habe übrigens gesagt, ich überlegte gerade, erst Anfang Mitte 20, nicht vorher schon. Nee, ich habe das natürlich schon verstanden, dass mein Vater nicht da war, aber dass er unter solchen Umständen verschwunden war, habe ich erst viel später realisiert. Und und so habe ich halt ein sehr geprägtes Leben davon gehabt. Man hat immer irgendwie so ein Loch, so eine Lücke, die man nicht schließen kann. Glaubt man denn, glaubt die Polizei oder glaubt die Familie, dass ein Verbrechen vorliegt? Ja. Aber man hat keine Anhaltspunkte, welcher Art, warum, in was er verstrickt war. Er hat in einer Botschaft irgendwie gearbeitet, die in einem ganz merkwürdigen Land auch angesiedelt war. Ich möchte es auch nicht nennen, das Land. Und man hat immer so die Vermutung gehabt, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Ist er denn in diesem Land verschwunden oder ist er in Deutschland verschwunden? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Nein, weiß ich nicht. Von wo kam denn der letzte Anruf? Aus Deutschland oder von dort? Ja, aus Deutschland. Aus Deutschland, ach so. Ja. Ja, und das hat sich irgendwie so durch mein Leben gezogen und jetzt ist es irgendwie ganz merkwürdig, weil ich eben ohne Vater aufgewachsen bin. Und jetzt ist es so, dass vor 2 Jahren mein letzter Lebensgefährte eben erkrankt ist, auch an einer depressiven Erkrankung, kann man sagen. Und uns auch von heute auf morgen verlassen hat und sich bei meinem Sohn diese Geschichte jetzt wiederholt. Ach, wie alt ist dein Sohn? Mal aus einem anderen Blickwinkel. Ja, wie alt ist dein Sohn? Ja, sag ich mal, zwischen 10 und 16. Zwischen 10 und 16. Er ist auch einfach so verschwunden, weg? Ja, der hat, sag mal so, ich weiß, wo der ist. Der hat sich aus dem Leben der Familie verabschiedet. Ah, verstehe. Und hat für sich ein eigenes Leben gesucht, weil er eben krank war. Damit haben wir aber nicht gerechnet und ich habe das auch nicht erkennen können. Wie war das denn vor 2 Jahren, als er sich dann so schnell... Schrecklich. Erzähl mal. Ja, ich kam nach Hause und er hatte unser gemeinsames Haus gekündigt und hat mir das gesagt, als ich mittags heimkam. Das habe ich auch kurz nicht verstanden. Er hat das Haus gekündigt und dann? Und hat mir das gesagt, als ich mittags heimkam. Ach so, als du mittags heimkam. Warum hat er das Haus für euch beide gekündigt, wenn er alleine weggeht? Ja, weil er das so beschlossen hatte. Naja. Da machst du auch nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Und er hatte dann beschlossen, dass er hier in unserem Umfeld nicht leben kann. Und irgendwie ist es so, dass mein Sohn jetzt ohne Vater aufwächst, ich eben auch ohne Vater aufgewachsen bin und ich das Gefühl habe, dass sich diese Geschichte irgendwie doppelt, aber dass ich sie aus zwei Perspektiven erlebe, verstehst du? Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen. Gut, er hat dann das Haus gekündigt. Ja. Vorher gab es schon Probleme in der Beziehung, aufgrund auch seiner Erkrankung wahrscheinlich. Ja, er war sehr zurückgezogen, aber es war für mich nicht wirklich sichtbar. Es war für dich nicht wirklich sichtbar. Das heißt, das hat dich auch wie aus heiterem Himmel getroffen, ja, eigentlich, diese Entscheidung. Absolut. Wie hast du dann damals darauf reagiert, spontan? Ich war total geschockt. Ich habe das auch nicht geglaubt. Und dann bin ich in so eine Art Aktionismus verfallen, in dem ich halt also versucht habe, ruhig zu bleiben und irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, damit ich halt ja schnell irgendwie aus dieser Situation rauskomme, Wohnung finde, Kind versorge, weiterarbeite, weißt du, um das Leben irgendwie aufrecht zu erhalten. Gab es denn irgendwann dann nochmal ein Gespräch zwischen dir und deinem Partner, wo er dir das ein bisschen hat vielleicht klar machen können? Er hat es mir nicht klar machen können. Also aus seiner Situation heraus habe ich verstanden, dass er ein anderes Lebensumfeld gesucht hat, weißt du? Wie viele Gespräche gab es noch? Zwei. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 15 Jahre. Boah, das ist natürlich auch hart. Ja. Das ist ja auch hart. Es war keine andere Frau im Spiel. Nein. Nee, das war seine Krankheit oder sein Desinteresse an dir und euch. Er hat sich dann auch nicht weiter um den Sohn gekümmert. Er hat das mental versucht, er wollte dann auch, er war dann vor anderthalb Jahren nochmal hier oder vor ein Dreivierteljahren und hat dann gesagt zu dem Jungen, wir sehen uns bald, ist so ins Auto gestiegen und und da sitzt er vielleicht dann immer noch drin. Ne? Dein Sohn fragt doch bestimmt, was ist mit dem Papa los? Ja. Was sagst du, wie erklärst du das? Ich habe irgendwie nicht wirklich erklären können. Ich habe nur gesagt, es ist so, wie es ist. Er ist nicht mehr da, er lebt nicht mit uns. Ich sage meinem Sohn, dass der Vater ihn sicherlich irgendwie auf seine sehr eigene Weise auch noch sehr liebt und schätzt, weißt du. Ja. Aber ich kann den Vater ja nicht herzaubern und deswegen braucht man da auch nicht viel zu erklären, sondern man muss es eher, korrigieren und den Alltag bauen. Und das ist sehr, sehr schwer und das fällt mir manchmal auch schwer, weil ich eben aus meinem Alltag, als ich in diesem Alter war, ja auch ohne Vater war und irgendwie hast du immer so eine Art Frauenhaushalt, weißt du? Aber eine seltsame Parallele ist das in der Tat. Ja. Nicht? Dass du es damals so erlebt hast und jetzt wirklich aus einer anderen Perspektive in einer anderen Rolle. Ja. Und aber komme ich nicht immer gut klar mit. Andererseits kannst du vielleicht auch schon deinem Sohn besonders zur Seite stehen, weil du das kennst, was das bedeutet. Ja, das mag sein. Das habe ich so noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich kann da eben nicht besonders gut zur Seite stehen. Aber ich glaube, dass du es intuitiv und richtig machst, wie du es mir gerade geschildert hast. Das kann man ja auch gar nicht erklären. Du kannst es ja selbst ja nicht erklären. Und ihm dann zu vermitteln, dass der Vater ihn auf seine Weise sicherlich auch liebt. Aber es ist ja vielleicht sogar so. Vielleicht ist er auch Opfer seiner schweren Erkrankung. Man weiß das ja alles nicht. Das denke ich auch. Also mir hat mal ein Arzt gesagt, wenn jemand einem das nicht sagen will, dann kannst du das auch nicht herausbringen. Und wenn das ein eher stillerer Mensch ist, der auch zurückgezogen lebt, ne, und eher weniger rausgeht, so kommst du auch nicht wirklich auf die Idee, dass das jetzt total krank ist. Ich habe auch schon mal überlegt, ob das so eine Form von Autismus ist. Es gibt so Arten von Autismus, die Menschen mit sich selbst sehr gut klarkommen. Ja. Und mir scheint es so, dass er auch irgendwo nicht bindungsfähig ist, aber das war mir früher halt nicht klar. Du weißt aber nicht, wo er im Moment lebt. Doch, das weiß ich. Das weißt du. Das weiß ich. Und wie er lebt, das weißt du nicht. Ich war nicht dort, nein. Nein. Du weißt auch nicht, ob er behandelt wird. Weiß ich auch nicht. Er war in der Klinik, er wurde behandelt, er wurde entlassen, er lebt in der Nähe seiner Eltern, das weiß ich. Mit denen habe ich auch ab und an Kontakt, aber mit ihm selbst hat sich das mittlerweile auf null reduziert. Achso, dann können die Eltern eigentlich dir erzählen, wie sein Gesundheitszustand ist. Dafür müsste er aber praktisch mit denen auch einen Austausch darüber suchen. Achso, das macht er auch nicht. Wie weit entfernt wohnt er von dir, von euch? Ein paar hundert Kilometer. Achso, das heißt, er kann nicht zufällig über die Straße laufen. Nein. Das sind schon, also da musst du schon einen halben Tag fahren und das ist halt auch nicht immer so einfach, weil, ich bin alleinerziehend, ich bin voll berufstätig natürlich, logisch, ich muss ziemlich viel auffangen für den Jungen da sein, für mich selber da sein. Ne? Man kann hoffen, dass vielleicht irgendwann er doch auf den Jungen nochmal zukommt. Weil je älter der Junge wird, desto mehr wird er natürlich auch darüber grübeln und ihm das ein Rätsel sein, was da los ist. So wie es dir auch ein Rätsel war. Wobei das dem Jungen ging es auch nicht wirklich gut lange Zeit. Ja, das glaube ich. Der Vater fehlt halt an jeder Ecke. Natürlich, Claudia, danke für deinen Anruf. Und dir und deiner kleinen Familie, deinem Sohn, wünsche ich alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Dankeschön dir auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ist das genau eure Nummer. Und hier ist die Cindy. Cindy ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Cindy, um was geht's bei dir? Ja, ich war vor 2 Wochen, 4, 3 Wochen in Ägypten und habe dort einen Ägypter kennengelernt. Der ist 23 und studiert momentan in Kairo. Und ich habe die Möglichkeit, eventuell dort runterzuziehen. Und jetzt ist halt meine Frage, ob ich es machen soll oder nicht. Moment mal, langsam. Du warst 2 Wochen, sagst du, in Indien, in Ägypten? Vor 2 Wochen, 4, 3 Wochen. Also okay, also vor 2 Wochen, 4, 3 Wochen. Genau. Urlaub, einfach Urlaub. Genau, richtig. Und dann hast du einen Ägypter kennengelernt. Genau, richtig. In den du dich verknallt hast. Ja, ist sehr interessant. Er ist sehr interessant, so nennen wir es. Na gut, ja, du musst dich ja schon verknallt haben, wenn du darüber nachdenkst, nach Ägypten überzusiedeln. Es ist was Neues. Und darüber denkst du nach? Genau, richtig. Darüber hast du vorher nicht nachgedacht? Ich habe vorher schon 2 Jahre in Italien gewohnt. Das hat nicht geklappt, weil ich sehr dominant bin und die Italiener ja auch. Ach so. Aber die Muslime sind ja auch sehr dominant. Und das Problem ist aber nicht, dass dort runterziehen oder das hier aufgeben, weil ich habe hier Freunde, Familie, ich habe hier eigentlich alles. Ja. Das Problem ist, dass mir hier jeder einreden will, dass diese Muslime mich einsperren, mir meinen Personalausweis wegnehmen, mich in eine Küche anketten, mich nie wieder rauslassen. Naja, das ist natürlich Quatsch. Die ganz, ganz schlimmen Sachen erzählt mir jeder und das ist das Schlimme. Ja. Weil also, ich wirklich ja keinen kenne, der so ist. Also, gibt solche Geschichten, aber das kann man natürlich, weiß Gott, nicht verallgemeinern und so kann man das nicht sagen. Insofern ist es Quatsch. Was würdest du machen? So, ja, lass uns mal ein bisschen reden. Du hast den Typ, wie hast du den Typ kennengelernt? Der arbeitet dort in dem Hotel. Also ich war erst 1 Woche in Nilkreuzfahrt und danach sind wir, ich und ein Bekannter, dort in dieses Hotel. Ja, was macht der im Hotel? An der Rezeption arbeitet dort. Ja, und dann habt ihr ein bisschen geflirtet. Ja, und dann ich habe so ein bisschen Sachen gefragt, was es auf Arabisch heißt. So, wie mag ich die schönen Augen und die ganzen Sachen. Ja. Und dann hat es aber schon geschnackelt in den 3 Wochen. Ja, es waren jetzt 2 Wochen eigentlich dann nur, weil ich ja die erste Woche auf dem Meer war. Ihr habt euch dann schon verknallt ineinander? Ja, kann man schon so sagen. Ihr habt auch miteinander geschlafen? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Und zwar dürfen eine Frau und ein Mann, die diesen muslimischen Glauben haben, nicht in einem Raum sein, bevor sie verheiratet sind. Ja. Also er hat mich weder angetouched noch geküsst noch irgendwas, also das gibt es in dem Glauben nicht. Ja. Wurde mir so gesagt. Ja, gibt es sicher auch, aber es sollte nicht sein, sagen wir so, wenn man den Glauben streng auslegt, ja. Mhm. Wie bist du denn jetzt mit ihm in Kontakt? Mailt ihr viel? Telefoniert ihr? Wir telefonieren und schreiben uns so 10, 20 SMS am Tag. Ja. Wir telefonieren, heute hat er zum Beispiel Geburtstag, da habe ich ihn angerufen, hat er sich gefreut. Und hast du ihm das gesagt, dass du mit dem Gedanken spielst, dorthin zu ziehen? Er sagt es mir immer. Also er sagt, er möchte mit mir zusammen sein. Er empfindet mehr als Liebe für mich. Er kann es mir nicht beschreiben. Ja. Er möchte mit mir zusammen sein. Es ist egal, ob in Deutschland, ob in Ägypten, wo es mir gefällt, wo es mir am besten geht. Mhm. Er kann schon mir sich vorstellen, dass es halt in Ägypten nicht so toll ist für mich, weil es dort so warm ist. Weil es dort so warm ist? Ja, so 50 Grad sind ja da manchmal im Sommer. Und wir hier als gut. Deutsche haben so 30 Grad. Wie alt ist er? 23. Mal eine kurze Einschubfrage. Du hast in Italien gelebt. Die ganze Weile. Warum hast du in Italien gelebt? Weil da ein Junge war. Du bist also so eine, die reist so dahin oder zieht dahin, wo sie sich mal ein bisschen verguckt. Naja, wo es ein bisschen interessant ist. Stell dir mal vor, du verguckst dich mal in einen Eskimo oder so. Das kann mir nicht passieren, ich mag keine Kälte. Dann würdest du nach Grönland ziehen oder so. Das kann alles passieren. Was machst du vom Beruf? Wie bitte? Was machst du denn vom Beruf? Ich arbeite für die Schweiz am Telefon, also mehrsprachige. Callcenter oder was? Genau, so kann man es nennen. Mehrsprachig, also du sprichst mehrere Sprachen? Genau, und das könnte ich dann halt dort auch in dem Hotel anfangen zu arbeiten. Das heißt, eine Arbeitsmöglichkeit hättest du schon dort? Hast du das schon? Er hat mir das besorgt, dass ich mich dort bewerben kann, aber momentan gibt es in dem Ort einen Einstellstopp von der Regierung und dort darf keiner eingestellt werden, dementsprechend ich auch nicht. Aber ich kann ja Österreich, Schweiz, Italien, Englisch, Italienisch, das klappt alles und da brauchen sie schon jemanden, der so viel Sprachen kann. Okay, aber da gibt es noch keine klare Zusage. Nein, die brauchen erstmal ein Interview mit mir. Die brauchen erstmal ein Interview mit dir. Cindy, also ich meine, nichts gegen Abenteuer und gegen verrückte Sachen, wenn man jung ist, finde ich schon alles sehr schräg. Aber ich würde das ein bisschen vorsichtiger angehen. Nach 3 Wochen oder 2 Wochen ein bisschen rumflirten und sich nur nett unterhalten, das ist noch keine Grundlage für so einen großen Schritt. Würdest du denn nach Ägypten gehen, wenn der junge Mann nicht da wäre? Nee. Nee. So. Es ist aber so. Wenn du mir jetzt gesagt hast, ich finde dieses Land so fantastisch und dieser junge Mann ist einfach nur so ein Zuckerl dazu, dann würde ich sagen, okay, komm, mach es. Aber jetzt in diesem Fall würde ich sagen, bleib mal ein bisschen auf dem Teppich erstmal. Beschäftige dich mit dem, besuch ihn nochmal. Nach Ägypten kann man günstig reisen. Mach noch 1, 2, 3 Reisen dorthin. Schreibt euch, telefoniert und dann reden wir in einem halben Jahr nochmal miteinander. Aber das ist. Ja, das ist jetzt ein Schnellschuss, finde ich. Ja. Ich meine, was würdest du denn hier in Deutschland aufgeben? Wäre das für dich schon ein Opfer? Nicht wirklich. Also ich bin sehr, sehr ungern auf Arbeit. Ich mag die Arbeit nicht mehr. Mein Freund, den ich hier habe, das ist alles auch nicht mehr so schön. Ach, du hast sogar einen Freund hier? Mhm. Jetzt wird's ja immer doller. Ich dachte, du wärst solo. Nee. Weiß der Freund denn von deinen geistigen Eskapaden? Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es weiß. Er kriegt es mit, dass ich mit ihm aus Ägypten SMS schreibe, dass ich mit ihm telefoniere. Ja. Er weiß auch, dass ich nach Ägypten will, aber ich weiß es nicht, ob er es verdrängt, ob er naiv ist. Ich weiß nicht. Wie lange bist du mit deinem Freund hier in Deutschland zusammen? Ein Dreivierteljahr erst. Und warum machst du da nicht klar Tisch im Moment schon? Das wäre der allererste Schritt mal. Weil er es nicht verstehen möchte. Ich habe ihm schon oft gesagt. Das ist doch egal, ob er es verstehen möchte oder ob er es nicht verstehen möchte. Du musst es ihm nur sagen. Schluss aus. Ob er es dann versteht, ist sein Problem. Ich finde es momentan sehr bequem, weil er fährt mich jeden Morgen. So, da haben wir es nämlich. Die Cindy lässt sich so richtig bedienen, ne? Die hat da einen Lover in Ägypten, hat in Italien schon so ein bisschen rumgeturtelt und hat ihren Freund hier in Deutschland. Der fährt sie immer schön überall hin und ist nett zu ihr. So geht das aber nicht, Cindy. Ja. Finde ich nicht okay. Wenn die Kerle mit dir so umspringen würden, wärst du auch sauer. Hast du denn deinem Freund in Ägypten gesagt, dass du hier noch einen Freund hast? Nein. Auch nicht? Das weiß er nicht. So, alles ist nicht sauber. Der würde ausrasten. Alles ist nicht sauber. Und ich sag dir, eine Übersiedlung in ein muslimisches Land für eine deutsche Frau mit dem Selbstverständnis einer deutschen Frau, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Das, was du vorhin gesagt hast, ist natürlich Blödsinn. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber man kann schon sagen, dass es schwierig ist. Und wenn du eine selbstbewusste und du sagtest vorhin dominante Frau bist und mit den Italienern schon nicht klarkommst, könnte sein, dass du mit der Mentalität in einem muslimischen Land auch anecken würdest. Aber dann kann ich doch zurück, oder nicht? Die werden mir doch nicht meinen Ausweg geben. Nein, natürlich nicht. Natürlich kannst du zurück. Aber bevor man so einen großen Schritt macht, also ich will jetzt nicht zur Ängstlichkeit aufrufen, aber einfach zu ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Klugheit, sollte man schon ein paar Sachen bedenken und vor allen Dingen diese Beziehung erstmal sich ein wenig entwickeln lassen. Mhm. Also das ist mir zu schnell, was du jetzt davor hast. Ja. Erstmal finde ich, musst du mal vor der Haustüre, da liegt eine ganze Menge vor der Haustüre hier in Deutschland bei dir. Du musst erstmal deine Beziehung beenden zu deinem Freund. Die ist nicht mehr in Ordnung. Das ist richtig, die ist nicht in Ordnung. Die ist nicht in Ordnung. Müssen wir gar nicht weiter darüber reden, so wie du es mir gerade geschildert hast. Hm. So, und dann, du hast im Moment deinen Job und verdienst Kohle, ne? Ja. So, dann legst du jetzt immer ein bisschen was zur Seite und fährst, sobald du das Geld zusammen hast, mit dem Billigflug wieder nach Ägypten und guckst dir die Sache noch genauer an. Ja, das Problem ist nur, wenn er zum Beispiel Urlaub nimmt, dann muss er aus dem Hotel raus. Da muss er zum Beispiel zu seinen Eltern oder irgendwas fahren. Wenn ich jetzt sage, gut, ich buche in dem Hotel oder sowas, dann können wir uns ja nicht sehen. Das ist das Problem. Im Hotel, wenn er dort arbeitet, dann dürfen wir uns ja auch nicht sehen, weil es ja verboten ist. Ja. Und was wäre die Lösung? Haben wir noch keine. Ja. Wie gesagt, in der 2 Wochen, so viel konnten wir noch nicht nachdenken. Alles ein bisschen naiv, ne? Alles sehr komisch, ja. Ja. Also meine Meinung, mein Rat wäre ein bisschen langsamer und alles ein bisschen mehr durchdenken. Super. Wie gesagt, nichts gegen Abenteuer, aber ein bisschen sollte man das auch mit Klugheit angehen, das Ganze. Und nicht zu leichtsinnig. Okay, super. So, Cindy. Ich danke dir für deine Mitteilung. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, 1.21 Uhr und 15 Sekunden. Jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Und diese Postecke beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit einem Fall, den wir diese Woche in der Sendung haben. Denn sehr, sehr, sehr viel Post hat uns zum Fall Bernd erreicht. Bernd war am Dienstag in der Sendung zum Thema, wenn aus Freunden Feinde werden. Und er erzählte uns die, ja, für uns alle doch sehr, sehr erschütternde Geschichte, dass er im Sterben liegt, HIV erkrankt ist, 40 Kilo, Körpergröße 1,87 und sein langjähriger Freund und Lebenspartner, mit dem er meinte, eigentlich noch zusammen zu sein, kommt ins Krankenhaus und sagt, das hier ist mein neuer Freund, mit dir ist ja sowieso nichts mehr los. Dazu hat uns wirklich sehr viel Post und sehr viele Reaktionen erreicht. Petra zum Beispiel schreibt, ich war nach diesem Gespräch tief erschüttert. Was ist bloß mit den Menschen los? Ich konnte gar nicht einschlafen. Ich habe die Hoffnung, dem Freund von Bernd wird bald bewusst, wie unmenschlich und eiskalt er sich verhalten hat und muss dann mit einem schlechten Gewissen leben. Ich wünsche Bernd viel Kraft. Maike schreibt, während deines Gespräches mit Bernd ist mir immer wieder die Luft weggeblieben. Was kann einen Partner nur dazu bringen, so grausam zu sein? Gut, Domian, dass du danach eine kurze Pause gemacht hast. Dafür hatten wir alle Verständnis, ich bin sicher. Christoph schreibt, ich bin fassungslos. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber während du mit Bernd gesprochen hast, hatte ich Tränen in den Augen. Domian, dieses Gespräch zeigt mir, wie unendlich wichtig deine Sendung ist. Wichtig für die Leute, die anrufen, aber auch so wichtig für die Zuhörer, denn sie vermittelt so viel Menschlichkeit und davon können wir alle profitieren. Ich habe bei deiner Sendung schon viel gelacht, viel gestaunt und noch mehr gelernt. Ich bin 29 Jahre alt und DJ. Viele Grüße, Christoph. Dominik, 22, schreibt, ich bin selbst seit 2 Jahren HIV-positiv. Ich habe Angst, sollte meine Krankheit später auch einmal ausbrechen, dass mein Freund mich auch so behandelt. Wie kann man seinem Freund so etwas antun? Ich bin über diesen Fall zutiefst erschüttert. So, das war nur eine kleine Auswahl der schriftlichen Reaktionen, die uns erreicht haben zu diesem Thema. Dann eine Mail zu einem anderen Thema, eine Mail von Ulla aus Solingen. Und die schreibt, lieber Domian, am Mittwoch war Rita in deiner Sendung, die ihren Körper nach ihrem Tod der Medizin zur Verfügung stellen möchte. Ich selbst habe mich auch dazu entschlossen, man muss sich dafür an eine Universitätsklinik wenden. Alles Weitere wird ohne großen Schreibkram dann geregelt. Wichtig allerdings ist, dass man diesen Schritt mit seinen nächsten Angehörigen gut besprechen sollte. Denn nicht jeder Hinterbliebene kann mit dem Gedanken umgehen, dass sein geliebter Mensch zerstückelt und erst viel später beigesetzt wird. Mail von Ulla. So, und dann noch ein Brief aus Nürtingen von Kai. Und der schreibt, hallo Domian, da du ja offen mit deiner Bisexualität umgehst, würde mich interessieren, wie deine Eltern darauf reagiert haben, als du es ihnen gesagt hast. Und du kommst ja aus Gummersbach. Bist du ein Fan vom VfL Gummersbach? Also zur ersten Frage bezüglich der Bisexualität. Das war in der Tat ein harter Brocken damals, aber das war auch noch eine andere Zeit. Aber dann hat es sich Gott sei Dank doch gut geregelt und alles war dann in Ordnung. Und dann zu der zweiten Frage, bist du ein Fan vom VfL Gummersbach? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht heißt, ich interessiere mich nicht die Bohne für Fußball und schon gar nicht für Handball. Und in Sachen Handball bin ich auch ein bisschen gebranntes Kind. Ich hatte vor vielen, vielen, vielen, vielen Jahren damals in Gummersbach mal einen Klassenlehrer, der war damals Captain oder Trainer, wie man das nennt, vom VfL Gummersbach. Und der hat uns zugesülzt mit diesem Thema. Seitdem bin ich dafür nun überhaupt nicht zu haben. So, Ende der Post. Er gab aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis an euch. Wir kriegen ja nun immer sehr, sehr viel Post und sehr viele Mails. Und ich bitte euch wirklich um Verständnis, dass ich persönlich nicht alles beantworten kann. Das schaffe ich einfach nicht. Bitte um euer Verständnis. So, 1.26 Uhr, Ende der Postecke. Und weiter geht es mit unserer nächsten Anruferin. Und das ist die Kerstin. Kerstin ist 42. Hallo Kerstin. Hallo Domian. Hallo Kerstin. Schön, dass du da bist. Ja, ich rufe nochmal zu dem Thema von gestern an. Ich hatte mich gestern schon gemeldet. Ja. Und es geht um, dass ich weggegangen bin von heute auf morgen von einem schlagenden Mann. Du bist weggegangen. Mhm. Ja. Wann war das? Das war vor 18 Jahren. Vor 18 Jahren? Ja. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen gewesen? 5 Jahre. 5 Jahre hattet ihr Kinder? Ja, eine Tochter. Ja. Und dieser Mann hatte ich... knapp 3. Ja, die war knapp 3. Hm. Dieser Mann hat dich misshandelt und geschlagen. Ja. Magst du mal ein paar Sachen erzählen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat? Tja, wenn man sich selber nicht mehr im Spiegel erkennt, dann war es schon heftig. Oh weia. Er hat dich so sehr ins Gesicht geschlagen, dass du entstellt und verquollen und voller Narben warst. Ja. Sehr oft? Ja. Über die ganze Zeit eurer Beziehung? Ja, es ging los. Nach der Eheschließung, eine Woche später, hat er mir die Eheurkunde hingelegt und hat gesagt, du bist mein Eigentum. Und vorher? Aber es war kein Ausländer oder irgendetwas, sondern... ein Deutscher. Ja. Und vorher, bevor ihr geheiratet hattet, war er freundlich und nett? Ja, ja. So dass du... Ich hab aus Liebe geheiratet und... Unfassbar. Und dann hat er sich sofort von heute auf morgen quasi verändert. Ja. Er war ein Mensch, den ich nicht kannte. Wie oft hat er dich, kann man das sagen, im Monat zum Beispiel geschlagen? Ja, so wie ihm danach war. Das 6-mal, 7-mal, 10-mal. Das war ein permanenter Zustand, kann man sagen. Ja. Das passierte immer und immer wieder. Bist du so verletzt worden, dass du mal in ein Krankenhaus gehen musstest? Nicht nur einmal. Nicht nur einmal? Nein, und ich habe auch die Polizei im Haus gehabt, aber ich komme aus der ehemaligen. Und da war das nicht so, dass Gesetze da waren, sondern die standen da. Und wenn er gesagt hat, ja, was kann ich dafür, wenn sie die Treppe runterfällt, dann... Haben die das geglaubt? Die konnten nichts machen. Mhm. Die konnten nichts machen. Welche Verletzungen hattest du, wenn du im Krankenhaus warst? Ja, Gesichtsverletzungen, Nierenprellungen, Unterleibsverletzungen, alles. Er hat dich geschlagen und getreten? Ja, auch mit Gegenständen. Mhm. Zu der Zeit, damals war dein Kind 3 Jahre alt. Da bin ich gegangen. Da bist du gegangen. Hat er dich auch vor den Augen des kleinen Kindes geschlagen? Ja. Und ich habe aber immer damals noch in diesem Wahn von der jungen Mutter, dass das kleine Kind das nicht mitkriegt. Ich habe es später erst, als ich mit ihr alleine war, gelernt und gemerkt, wie es meinem Kind wirklich ging. Dass das kleine Kind das doch mitbekommen hat und Angst hatte. Ja. Jetzt erzähl mal von dem Tag, als du gegangen bist. Das war ein Wochenende und er hatte uns bei seinen Freunden wieder mal eingeladen. Und ich habe meine Tochter, als wenn mir einer gesagt hat, bring sie zu deinen Eltern. Hab sie zu meinen Eltern gebracht. Und bin mit zu diesem Geburtstag. Und er hatte wieder getrunken und ihm war es ja auch egal, ob er es vor Fremden gemacht hat oder sonst wo. Hm. Und ich hatte nur auf seine Hände geachtet und wo ich gesehen habe, dass die Hände sich zur Faust geballt haben, habe ich der Bekannten Bescheid gesagt, sie soll ihm noch was zu trinken hinstellen. Bin rausgegangen, hab mir ein Taxi gerufen und bin auf einmal wieder verschwunden. Der hat dich auch geschlagen vor anderen Leuten? Ja. Und das war kurz davor in dieser Runde da in der Gesellschaft, weil er die Faust schon geballt hatte? Ja. Da hast du dich ins Taxi gesetzt und bist weggefahren? Ja. Für immer? Ja. Wohin? Erstmal zu meinen Eltern, zu meiner Tochter. Ja. Ja, Ja, dann bin ich zu meiner Schwester. Dann habe ich alles Mögliche geregelt. Ich bin ja ohne irgendwas von da weg und ich habe auch nichts mitgenommen von da. Konnte ich alles nicht. Und er hat mich aber immer wieder gesucht. Er hat mich auf Arbeitsstelle gefunden. Er hat mich überall gefunden. Zu der Zeit gab es ja dann die DDR nicht mehr. Nein. Das war dann schon nach der Wende. Ja. Er hat dir nachgestellt und hat dich versucht zu finden, aber er hat dich nicht erwischt. Er hat mich gefunden. Er hat dich gefunden? Er hat mich gefunden. Wo hat er dich gefunden? Er hat mich bei Bekannten gefunden, auf der Arbeitsstelle. Und was hat er da gemacht? Mich wieder zusammengetreten. Dich wieder zusammengetreten? Auch wieder vor anderen Leuten? Ja. Das war ihm immer egal. Sind die Leute nicht dazwischen gegangen? Nachher, ja. Wie viel Mal ist das denn danach, nachdem du gegangen bist, noch mal passiert? Wie viel Mal? Fünfmal. Fünfmal extrem, ja. Hast du ihn angezeigt? Ja. Aber wie ist das so schön? Die Leute kriegen, wenn es hochkommt, 2 Jahre Bewährung und die Frauen haben lebenslänglich. Ja. Ist das so gewesen, dass er 2 Jahre Bewährung bekommen hat? Nee, nicht mal die hat er bekommen. Obwohl da Zeugen bei waren, die das bezeugen konnten. Und die haben das auch bezeugt. Ja. Und mit einer so geringen Strafe ist er davon gekommen? Ja. Unfassbar. Und er hat auch wieder danach nach mir eine Frau und genauso behandelt. Wie lange? Ich habe diese Frau gewarnt. Wie lange hat es denn gedauert, nachdem du gegangen bist? Wie lange hat es gedauert, dass er dich dann in Ruhe gelassen hat? Ja, das waren noch 2,5 Jahre, ja. Das heißt, du hast dann noch... Dann hatte er die andere kennengelernt und... Da warst du nicht mehr interessant. Richtig. Das heißt, 2,5 Jahre nochmal in Angst und Schrecken gelebt. Ja. Immer in Angst auch. Hat er dem Kind übrigens auch mal was angetan? Nein. Das nicht? Nein, das konnte ich das eine Mal, wo er es wollte, hatte ich so unter dem Bett versteckt. Ach, das wohl. Ich mein Lebtag nicht vergessen. Und... Dann habe ich lieber immer kassiert, wenn er wütend war. Und Wie schrecklich. Er hätte auch das kleine Kind geschlagen, wenn du es nicht gerettet hättest. Ja. Wie toll, dass du es gemacht hast. Er kannte überhaupt niemanden. Was für ein Teufel. Das ist kein Mensch. Das ist. Man kann es nicht beschreiben. Und das Schlimme ist, dass... Im Grunde genommen, mich das immer verfolgt. Ich habe immer gedacht, ich habe es irgendwo weggesteckt. Nun sind 18 Jahre vergangen. Ich mag das, wie du das erzählst, als wäre es gestern für dich. Ja. Bist du heute in einer neuen Beziehung? Ja, Beziehung kann man das nicht wirklich nennen. Ich habe es probiert, aber es geht irgendwo nicht wirklich. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man über so einen langen Zeitraum sowas Schreckliches erlebt hat, dass man dann gar nicht mehr bereit ist, sich auf einen Menschen, auf einen Mann einzulassen, weil man auch immer Angst hat, dass vielleicht doch wieder was passiert. Ja, ich habe immer gedacht, ich habe irgendwo Stärke gekriegt, aber das ist alles nur Überleben gewesen. Eine Frage noch zu der Gerichtsverhandlung. Vor Gericht hast du ihn dann ja gesehen. Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Wie immer, ihm kann keiner was. Ihm kann keiner was? Hat er dich angeguckt im Gerichtssaal? Ja, schäbisch lachend. Hast du heute manchmal noch Angst, dass der dir irgendwie auflauert? Nein, er kann mir nicht mehr auflauern, dazu bin ich zu weit weg. Naja, er weiß gar nicht mehr, wo du bist und Nein. Das ist jetzt... Du weißt doch gar nichts mehr von dem, wie er jetzt lebt und was der tut. Doch, ich weiß, dass er bei seinen Eltern lebt, das weiß ich. Und dass er am Ende ist, das weiß ich auch. Er ist am Ende? Weswegen? Ja, durch seine Sauferei. Und naja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde der Mann heute vor mir stehen. Ich wüsste nicht, was ich tun würde. Wenn du von seinem Tod erfahren würdest, was würdest du empfinden? Weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Hm. Deine Tochter ist ja jetzt schon eine erwachsene junge Frau. Ja. Hast du mit ihr alles so besprochen? Weiß sie, was geschehen ist? Sie weiß alles. Ist dein Verhältnis gut zu deiner Tochter? Ja, sehr gut. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass sie das schon mitbekommen hat damals. Hat sie dir das erzählt, ganz, ganz klar? Ja, als sie älter war. Und damals, wo sie kleiner war, da ist mir ja aufgefallen, dass sie auf manches komisch reagiert hat. Und dann fragt man ja, was da ist und da ist. Und dann kam das nach und nach raus, dass sie gesehen hat, dass ich blaue Flecken hatte, dass das Gesicht schlimm aussah. Das ist für ein so kleines Kind natürlich schockierend, wenn die Mama Angst hat und kann man ja gar nicht einordnen. Mein Kind hat viel mit mir durchgemacht. Und ich bin dankbar, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Ja. Als sie entstanden ist, war da eure Beziehung noch gut? Nicht glücklich. Nicht glücklich? Nein. Das war für ihn im Grunde genommen nur, er musste zeigen, er ist ein Mann, er kann ein Kind zeugen. Hast du zu der Zeit noch gerne mit ihm geschlafen? Nein. Hat er dich zum Sex gezwungen? Er hat sich genommen, was er gebraucht hat. Und wann er will und wo er will. Aber an diese schlimmen Sachen denkst du nicht, wenn du deine Tochter siehst? Nein. Sie ist deine Tochter und du hast sie lieb und für dich... Sie ist nur meine Tochter. Ist nur deine Tochter. So ist es auch gut und so ist es auch richtig, das so zu sehen. Ja. Das finde ich auch sehr gut. Weißt du, Kerstin, ich finde das toll, dass du das damals gemacht hast. Es gibt ja Frauen, die das über Jahrzehnte ertragen, was mir auch immer unbegreiflich ist. Aber du hast es gemacht und wenn es auch noch so schwer war, du hast es getan. Du hast dein Kind gerettet. Eine ganz große Leistung ist das. Und ich glaube auch, hätte ich das Kind nicht gehabt, hätte ich es nicht gepackt. Ja. Aber da kannst, bin ich auch ehrlich. Ja. Aber da kannst du sehr, sehr stolz drauf sein. Du hast ihr das Leben gerettet und du hast auch dein Leben gerettet, wenn auch du sehr verletzt und sehr traurig noch immer bist. Aber das ist eine große Lebensleistung, finde ich. Ich danke dir. Hast du denn nach diesen ganzen schlimmen Sachen mal beim Psychiater, also professionelle Hilfe? Ja, hab ich. Hat das geholfen? Hab ich. Nicht wirklich. Nee. Das, was ich erkannt habe, ist, dass ich jahrelang danach, wo ich die Hilfe noch nicht genommen hatte, dass ich jahrelang danach mir ja wie so ein Panzer umgelegt habe und zum Überleben. Ja. Alle haben mich nur gesehen mit Ironie, also ich habe nur Ironie ausgeteilt und die ging wirklich bis unter der Gürtellinie, nur dass mich keiner wirklich kennengelernt hat. Egal wer, ob Mann, ob Frau, keiner durfte sehen, wie es wirklich bei mir innen drin aussah. Ja. Wenn ich dich heute frage, wie geht es dir, was würdest du mir antworten? Es tut zwar noch weh, so wenn ich jetzt auch darüber rede, aber was mir am meisten weh tut, ist, dass ich keinen Partner habe, wo ich wirklich sagen kann, der kann frei mit mir umgehen. Weil du das auch nicht zulassen kannst? Es kommen immer Situationen, wo es, das ist ein Wort, eine Geste, ein irgendetwas. Und ja, verstehe. Ich ahne, was du meinst. Und ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich möchte. Würdest du denn nochmal den Schritt machen zu einer Therapie? Eventuell? Da bin ich jetzt wirklich am Überlegen, weil ich wieder an der Grenze bin. Vielleicht wäre es nicht falsch. Ach, was sage ich? Eigentlich könntest du ja gar nichts falsch machen. Wenn du das Gefühl hättest, es geht nicht, kannst du es abbrechen. Ich sag dir mal, aufgrund meines Eindruckes, wie wir beide uns jetzt unterhalten haben, ich kann das gar nicht jetzt näher begründen, würde ich dir dazu raten. Ich glaube, das wäre sicher ein weiterer guter Schritt für dich, das zu versuchen, das zu tun. Ich würde auch gern, dass meine Psychologin dich noch ein bisschen berät. Ja. Ja? Gerne sogar. Ja. Heute Nacht ist Magdalena hier. Magdalena würde dich zurückrufen. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast, Kerstin. Ich finde, dass du eine sehr tapfere Frau bist. Finde ich wirklich. Ich danke dir, Domian. So. Mach deine Sendung weiter so. Vielen Dank. Und jetzt rufen wir dich gleich zurück. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Marlene. Marlene ist 61. Marlene, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marlene, um was geht's bei dir? Bitte? Ich habe MCS. MCS? Es multiple chemische Sensibilität. MCS. Was ist das genau für eine Krankheit? Also eine Krankheit ist das? Ja. Ich bin allergisch gegen alles, was riecht oder Dünste macht oder sonst was. Ich kann nirgendwo hingehen, wo es riecht oder zum Beispiel Parfums und Weichspüler ist ganz gefährlich, Menthol. Und im Moment habe ich das große Pech, dass die mich hier alle mit ihren Kaminen zukugeln, ringsherum. Ja. Kann ich kein Fenster aufmachen, kommt ja trotzdem rein. Ach, also ich fasse das mal nochmal zusammen. Oder sag's mal in meinen Worten. Alles, was riecht, sei es ein Essensgeruch, ein Weichspülergeruch oder ein Kamingeruch, ist für dich ganz schlimm. Kann tödlich sein. Ist eine tödliche Krankheit. Eine tödliche Krankheit kann das sein? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, kaum einer. Wenn du so etwas riechst, was passiert dann mit dir und deinem Körper? Ja, erstmal habe ich schon Asthma und vor allen Dingen die Nase sitzt immer zu. Die hat mir eine Ärztin versaut. Die hat mir die Schleimhäute kaputt gemacht. Und dadurch muss ich ja immer durch den Mund alles atmen. Hm. Die Bronchien sind auch total kaputt. Es brennt alles ganz fürchterlich. Kopfschmerzen, Schwindel. Das heißt, diese Krankheit macht sich hauptsächlich im Bronchial-Lungenbereich bemerkbar? Ja. Ja, aber auch Schmerzen, Schwindel, können auch irgendwie, die Hände schwellen mir manchmal an. Und im schlimmsten Falle würde man daran ersticken oder was? Ja, was? Genau. Ja? Ja. Du bist 61 Jahre alt, wie lange hast du das schon? 20 Jahre. Jahre? Ja. Wie viele Jahre? 20. Wie viel? 20. 20 Jahre? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, weil wir werden ja täglich mit Tausenden von Gerüchen umweht. Ja. Wie ist das denn, wenn jemand in deine Nähe kommt, der nach Parfum riecht? Kann ich nur noch weglaufen. Darf gar keiner. Parfumfreie Zone ist hier. Du lebst alleine? Nein, mein Mann versorgt mich. Der versorgt dich? Ja, aber ich bin an sich eine lebenslustige, agile Frau. Ne? Ja. Ich habe das ja nicht immer. Aber jetzt habe ich schon 1,5 Jahre in einem Stück. Ich habe sonst manchmal 2 Jahre Pause gehabt. Ach so, das gibt es auch. Ja, nur wenn ich dem entweichen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden finden würde, der mich hier aus dieser Kokelluft rausholt. Ja. Dann könnte sein, dass sich das wieder regeneriert. Das dauert zwar immer. Aber hast du dieses Problem nicht jedes Jahr im Winter, dass die Luft eben so riecht und du das dann auch riechen musst? Ja, denkst ja. Ja. Früher hatte ich beispielsweise 2-3 Jahre dazwischen. Aber neuerdings ist das so, hier hat das so zugenommen mit der Kokelei. Ja. Ich bin echt verzweifelt, Domian. Wie stelle ich mir dein Leben vor? Du lebst in einer Wohnung, kannst du rausgehen? Auf die Terrasse kann ich gehen, aber nicht jetzt, weil die Tag und Nacht kokelt. Verstehe. Ich bin schon 1,5 Jahre gar nicht aus dem Haus gewesen. Du bist 1,5 Jahre gar nicht aus dem Haus gewesen? Das heißt, auch im Sommer kannst du doch auch nicht auf die Terrasse gehen, wenn irgendjemand grillt und der Grillgeruch hochzieht. Ich kann gar nicht am Leben richtig teilnehmen. Das heißt, der Mann kauft ein, versorgt dich. Dann auch in der Wohnung. Ja. Es dürfen keine Waschmittel, Spülmittel, Putzmittel, nichts. Die einen Geruch haben, dürfen nicht verwendet werden. Gar nichts. Keine Seife. Wir nehmen nur Mikrofasertücher und Wasser. Dein Mann kann kein Rasierwasser nehmen? Ja, um Gottes Willen. Gar nichts. Er raucht natürlich nicht, davon gehe ich aus. Nee. Hm. Das ist ein Leben, ich sag dir, Domian, das macht verdammt einsam. Ich bin echt verzweifelt. Ja, weil ich habe so eine Krankheit noch nie. Du sagst MCS heißt diese Erkrankung. Das ist. Noch nie gehört. Ich habe das noch nie gehört. MS plus mit einem C dazwischen. Ja, ja. Das kennen noch nicht mal alle Ärzte. Ja. Als das bei mir damals so war, ich war in einer Uniklinik Münster. Mhm. Der Arzt hat das sofort gewusst. Aber andere Ärzte, ja, das kennen wir aus Büchern. Ja. Dass uns mal so ein Mensch begegnet, hätten wir im Leben nicht gedacht. Wie viele Menschen, weißt du, das gibt es denn in Deutschland, die diese Erkrankung haben? Als ich das hatte, gab es eine Handvoll, hat der Arzt mir gesagt. Aber jetzt gibt es schon einige. Ist das im weitesten Sinne eine allergische Erkrankung? Genau, es ist eine allergische Erkrankung. Ja. Wie ist das denn mit Lebensmitteln? Lebensmittel riechen doch auch. Ich auch nicht, kaum was essen. Alles, was scharf ist oder sonst irgendwas. Oder ich habe 25 Kilo abgenommen im letzten Jahr. Das schränkt ja dein Leben in einer ungemeinen Form ein. Ja, total. Kannst du... Ich sage nur mal so ein paar Beispiele, weil die mir so spontan einfallen. Könntest du ein Glas Wein trinken? Wein riecht ja auch intensiv. Gar nicht. Ein anderer Wein trinken, muss ich schon weggehen. Musst du schon weggehen, wenn du diesen Geruch des Weines spürst? So ist es. Wenn du auf den Balkon manchmal gehst, was du gerade gesagt hast, nur einfach mal ein bisschen Luft zu schnappen. Geht nicht. Wenn irgendwas riecht, geht's nicht. Geht's nicht, ja. Wenn zum Beispiel mir einer begegnet, der einen Mentholbonbon lutscht, kann ich sterben. So gefährlich ist für mich Menthol. Kann nicht zum Zahnarzt, nichts, weil alles nach Menthol riecht. Ich lebe eigentlich gar nicht. Unfassbar. Das ist echt so eine Horror. Was ist denn im Frühling, wenn die Luft so nach Blüten riecht? Was dann? Ja, je nachdem, ob ich gerade so einen richtig akuten, ich nenne das immer Attacke, wie jetzt. Manchmal ist es ja etwas besser. Mhm. Dann geht das. Aber so andere Gerüche nicht. Wenn ich fragen darf, lebst du in einer Stadt? Eine große Stadt, eine kleine Stadt? Bei Osnabrück. Bei Osnabrück, Und ich habe jetzt irgendwie angerufen, weil ich vielleicht dachte, dass es im Umkreis mehrere gibt, die das haben. Ja. Oder dass jemand eine Option für mich hat. Vielleicht mir mal vorübergehend jetzt, dass ich dem Kokelduft hier entfliehen kann, eine Unterkunft bieten kann oder so. Ich will das nicht umsonst, aber ja. Irgendjemand vielleicht da ist. Ja. Wenn ich mal kurz aufnehmen könnte, dass ich das regenerieren kann. Ja, also dir würde helfen, wenn du mal ein paar Wochen irgendwo, wo es neutral riecht, wo keine Gerüche sind, wo du dich einfach ein bisschen erholen könntest von dem Ort, wo du jetzt lebst. Ja. Wie ist das denn, es fällt mir gerade so spontan ein, könntest du am Meer, ging es dir da besser? Weil das sehr windig ist und weil ich hier alles über den Mund atmen muss, ist das auch nicht ungefährlich. Ach so. Weil da riecht es ja in der Regel, das riecht so nach Meer, aber eigentlich keine intensiven Gerüche. Ja, aber... Gäbe es denn, sag mal, eine Gegend, wo du dir vorstellen könntest, da ging es am ehesten? Ich könnte hier in der Gegend bleiben, wenn nicht gekokelt würde. Ach so, also das große Problem ist sind die Holzöfen und die Kamine. Ganz schlimm, ganz schwierig. Ja, klar, die nehmen auch immer mehr zu, diese Pelletsheizungen, und da riechen natürlich die Orte und Städte. Das ist ja auch wirklich giftig, ne? Ja. Der Kohlenmonoxid ist noch das kleinste Gift. Und wenn du in der Wohnung bist und die Scheiben und die Fenster geschlossen sind, selbst dann nimmst du diesen Geruch wahr, den nimmt man ja eigentlich gar nicht so sonst wahr von draußen. Ich rieche auch Düfte, die andere gar nicht wahrnehmen und die machen mich todkrank. Und es gibt keine Therapie, gar nichts, was man tun könnte? Keine Therapie. Eine Therapie greift ja auch nicht, wenn das Allergen nicht beseitigt ist. Mhm. Kann man sich ja denken. Ne? Könnte mir vorstellen, dass du für manch einen oder für vielleicht einen oder zwei Professoren in Deutschland ein hochinteressanter Fall wärst. Ja, es gibt aber inzwischen schon wirklich mehrere Leute. Mhm. Wäre dir denn damit gedient, auch mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen? Ja, natürlich, das auch. Ja, bist du auch im Internet oder nicht im Internet? Ich habe einen Zugang, aber ich komme da nicht so gut mit klar. Verstehe. Das heißt, ich könnte ja erstmal Folgendes jetzt anbieten. Wenn jemand auch diese Erkrankung MCS, so wie Marlene sie gerade beschrieben hat und gerne Kontakt mit Marlene haben möchte, bitte, bitte meldet euch bei uns, entweder über Mail, domian@rde oder ruft uns an. So, das ist das eine. Das andere, das ist jetzt so ein Sonderfall, da mache ich auch gerne nochmal die Ausnahme mit dem Aufruf, wenn dir wirklich damit geholfen wäre, dass du mal ein paar Wochen irgendwo hinkommst, wo ein neutraler Geruch ist. Vielleicht gibt es irgendeinen Gaststättenbesitzer, einen Hotelier, der sagt, okay, komm, das Zimmer steht eh leer im Moment, es ist keine Saison, ich spendiere das. Oder du willst sogar Geld dafür bezahlen. Du bietest das an. Ja gut, so ganz viel kann ich nicht bezahlen, aber... Ich verstehe, so eine kleine, ja. Ja. Wäre zu toll. Mhm. Ja. Könntest du denn in ein Hotel gehen? Wäre das möglich? Ja, wenn da nicht gekokelt würde und wenn's recht... da wird ja auch geraucht und so, ne? Naja, das kann man ja alles vorher abklären. Ja. Ja, irgendwie, es ginge auch privat, könnte ja sein, dass sich irgendwie so eine Mutti einsam fühlt. Mhm. Könnte auch sein. Früher bin ich immer zu meiner Mama gegangen. Ja. Das geht nicht mehr, die lebt dement im Altenheim. Ja. Ich kann kein Krankenhaus, nichts geht, alles nicht. Du hast vorhin gesagt, dass du so lange nicht mehr draußen warst. Gab es nicht mal Momente, wo es relativ neutral draußen roch? Wo ja, dann gehe ich auch raus, bis zur Terrasse. Bis zur Terrasse, aber nicht weiter. Ich könnte ja irgendwo was abkriegen. Mhm. Wie ist das mit den Eigengerüchen? Jeder Mensch riecht ja selbst auch. Oder wie dein Mann hat ja auch einen Geruch. Macht dir das auch was aus? Die dürfen mir alle nicht zu nahe kommen. Das heißt, wenn dein Mann vorher auf der Toilette war, um mal so ein Beispiel zu nehmen, das geht gar nicht. Das will ich nicht sagen, ne? Aber zum Beispiel Rasierwasser oder irgendwas, oder wenn der manchmal arbeitet, der hilft manchmal bei so einem Maler, ne? Ja. Das geht gar nicht, muss der weit weg. Also auch wenn er nach Schweiß riecht, geht das auch nicht? Der riecht nie nach Schweiß. Bitte? Der riecht nie nach Schweiß. Ja. Aber ginge auch nicht. Mhm. Vor allen Dingen, es darf mir auch keiner zu nahe kommen, irgendwo. Mhm. Viele haben ja so Parfums drauf, da kriege ich Halluzinationen. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass das auch mit dem Essen problematisch ist, weil das Essen ja auch riecht. Gehe ich davon aus, dass du dann eine ganz, ganz seltsame Diät zu dir nimmst, von geruchlosen Lebensmitteln? Ja, ich habe 8 Wochen nur... Also dieses Weißbrot mit Quark gegessen. Mhm. Ohne irgendwas. Stimmt, Weißbrot und Quark riechen nicht sehr intensiv. Mhm. Weil das scharf ist. Ja. Es brennt ja. Ja. Mein ganzer Hals ist ja zugeschwollen, meine Bronchien brennen, alles brennt ja, sogar die Nase. Ich kann dir sagen, das ist eine Horrorkrankheit. Also ich glaube... Davon hat wahrscheinlich noch kaum jemand was gehört. Ja. Und du hast jetzt uns da einen Einblick. Die MCS-Leute sind zurzeit bemüht, dass das anerkannt wird. Ja. Die Ärzte erkennen, dass diese tödliche Krankheit nicht mal an, weil die kein Geld für Behandlung kriegen. Ja. Gibt ja auch praktisch keine. So, Marlene, mein Angebot steht, dass ich sofort oder wir, hier die Redaktion, sofort Kontakt aufnimmt mit dir, wenn sich Leute bei uns melden. Das wäre zu nett. Ja, natürlich. Mit welchem, sei es selbst Betroffene oder die dir vielleicht ein Angebot machen wollen. Das machen wir sehr gerne und ich würde mich freuen, wenn wir dir ein kleines bisschen in deiner leidvollen Zeit jetzt im Moment helfen können. Das wäre das schön. Und noch was. Also dein Background, der ist so nett und du bist glaube ich, der liebste Mensch auf dieser Welt, wollte ich dir nur sagen. Dankeschön, das freut mich sehr, dass du sagst. Ich freue mich auch sehr über das Kompliment an die Kollegen, die freuen sich auch. Ich werde es dann auch gleich nochmal sagen, wer es nicht mitbekommen hat. So, Marlene, also wir verbleiben so, sobald bei uns was ankommt, werden wir dich wieder anrufen und dann alles austauschen, okay? Dankeschön, ich sehe jede Sendung. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. So, hier haben wir einen Herrn, der heißt Wim und der ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Dominian. Ja, Wim, schön, dass du da bist. Gut, ich habe vorhin diese Story gehört von dem einen, der da AIDS-krank war und von seinem Freund im Stich gelassen worden ist. Ja, was ich in der Postecke nochmal vorgelesen habe, ja. Mhm. Und ich möchte dir jetzt sagen, ich bin 46 Jahre mit einem Freund zusammen gewesen. 46 Jahre? 46 Jahre. Und mein Freund ist am 31. Mai, verstorben. Ja. Und er hatte, wir wussten, dass er seit 15 Jahren auch HIV war. Mhm. Aber ich habe ihn bis zum letzten Moment gepflegt. Und ich muss ehrlich sagen, für mich war es eine wunderbare Zeit. Ich habe einen wunderbaren Freund gehabt. Ja, 46 Jahre ist natürlich auch eine ganz, ganz, ganz... Das ist ja euer Leben gewesen. Ja, ich war mit 22, habe ich ihn kennengelernt und bin dann ich bin Holländer. Ja. von Holland auch zu ihm nach Krefeld gezogen. Ja. Und wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. Sagen wir mal, Wim, das war ja noch eine sehr traurige Zeit, wo Homosexuelle noch sehr geächtet wurden oder sogar noch halb mit einem Fuß im Gefängnis standen. Ja. Wie seid ihr beiden Jungs denn damals so mit diesem gesellschaftlichen Druck umgegangen? Ja, ich muss dir ehrlich sagen, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Ich kannte das nicht. Denn ich hatte selbst einen Onkel, der in Holland, der auch mit einem Freund zusammen wohnte, das war ein Bruder von meiner Mutter. Mhm. Und als kleiner Junge, das war für mich selbstverständlich. Ich hatte zwei Onkels. Mhm. Und ich kann dir da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte mal mit, wie ich so ein Kind von 4 oder 5 Jahren war, mit meinem Finger in der Nase rumgebohrt. Und dann sagt meine Mutter, du lass das sein, du kriegst eine ganz schreckliche Nase und da wirst du später nie mal einen Mädchen oder eine Frau kriegen. Und da habe ich einfach gesagt, puh, dann heirate ich einen Mann, genau wie mein Onkel. Also das war für uns echt wie sowas selbstverständlich. Ja gut, aber dann in Deutschland war das Klima ja härter. Als und dann war das ganz hart. Ja, ja, das glaube ich. Und da muss ich dir noch dabei erzählen, mein Freund war ein katholischer Kirchenangestellter. Mhm. Wir mussten, ich muss ehrlich sagen, wir konnten das nicht so nach außen ausleben, glaube ich, wie wir das früher vielleicht gerne mal gemacht haben. Ja. Aber wir sind da wunderbar mit klargekommen. Und ich muss auch dabei sagen, diejenigen, die es von uns gewusst haben oder geahnt haben oder was, aber doordat wir nicht so auffällig waren, das wurde eigentlich akzeptiert. Jetzt hast du gesagt, dass das im Mai dein so geliebter Mann gestorben ist. Ja. Wie ist das jetzt für dich? Wie lebst du ohne ihn? Ich lebe momentan in einem Loch. Ja, das glaube ich. Ja, ich muss dir ehrlich gestehen, ich sehe gegen Weihnachten schrecklich an. Mhm. Denn obwohl sehr viele Freunde von uns, wir hatten eine riesengroße Bekanntheit. Mhm. Ich hatte eine Beerdigung mit über 100 Leuten. Oh. Omdat wir ja auch hier in der Gemeinde, mein Freund war ja, bedeutet RTW, was heißt, da war 11 Jahre RTW. Mhm. Die ist mit 81 Jahren gestorben. Mhm. Aber der hat hier in der Gemeinde gearbeitet, wo ich jetzt wohne. Und er war so beliebt, dass wir hatten eine wunderbare Beerdigung, da muss ich ehrlich sagen. Also ihr seid schon sehr eingebettet in Freunde und Bekannte, aber dennoch ist die Trauer natürlich und das Loch unglaublich, was gerissen ist. Und ich werde von allen Leuten jetzt immer angerufen und gesagt, wir laden dich zum Essen ein und dies und jenes. Aber weißt du, ich bin einfach nicht in der Lage, dahin zu gehen. Und obwohl die das alles so wunderbar meinen. Vielleicht ist das auch noch, kann ich auch verstehen, vielleicht ist das auch dieses Jahr noch zu früh. Das ist zu früh. Ja, vielleicht könntest du es nächstes Jahr machen. Aber dieses Jahr, dass du nochmal für dich alleine bist. Und hat er was so noch hat er dir noch was auf den Weg gegeben, als er sich dann verabschiedet hat aus diesem Leben? Hat er was zu dir gesagt? Ein Wunsch? Nee, es ist offensichtlich komischerweise ganz plötzlich gegangen. Ach so. Er war sehr, sehr krank, aber es ist dann trotzdem noch ganz schnell gegangen. Hm. Und, aber er hatte mir vorher alles gesagt, wie ich es machen sollte, wenn ihr mal versterben wollen sollte. Und ich habe es auch alles so gemacht, wie es in deinem Sinne so. Du wirst sagen, das waren glückliche Jahre, diese 46 Jahre. Ja. Ja. Ja. Und das wollte ich nur sagen, als Bedank, auf was du da vorhin erzählt hattest aus deinem Post, dass es auch andere Situationen. Weißt du, Wim, ich beglückwünsche dich für diese tolle Zeit, die du mit deinem Freund hattest. Das ist ein großes Geschenk. Ja. Wenn man sagen kann, ich habe 46 Jahre mit einem Menschen glücklich gelebt, ist das ganz großartig. Eine ganz tolle Sache. Ja. Ich muss mich leider verabschieden, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. In der Technik heute Nacht, Gunnel Blendin. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende.